Kundgabe 5822. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.12.1953. Gang der Entwicklung. Welcher Erfolg? Letzte Gnaden. Einen weiten Gang musstet ihr zurücklegen, und nun soll er beendet werden. Doch welchen Reifegrad habet ihr Menschen erlangt? In welcher geistigen Höhe seid ihr angelangt, wenn euer leibliches Leben beendet ist? Wie weit seid ihr mir als eurem Schöpfer und Vater von Ewigkeit näher gekommen? Wie weit habt ihr euren Willen unter den meinen gebeugt, und welchen Grad von Liebe bringet ihr mir entgegen? Alles dieses entscheidet nun euer Leben im geistigen Reich, denn euren Gang in der materiellen Welt habt ihr beendet. Es sei denn, ihr seid noch in so weiter Gottferne, dass euch das Los einer neuen Bannung in fester Materie beschieden ist. Ihr Menschen wisset es nicht, dass ihr am Ende eines unfassbar langen Entwicklungsganges auf Erden steht. Ihr wisset nicht, dass ihr nur noch eine kurze Spanne Zeit habt bis zum endgültigen Verlassen dieser Erde. Euer Ich bezieht dann eine neue Welt, die aber ganz unterschiedlich ist, je nach dem Entwicklungsgrad, in dem ihr steht bei eurem Ableben. Endlos lange Zeit stand euch zur Verfügung, um einen Reifegrad zu erlangen, der euch ein seliges, unbeschwertes Leben im geistigen Reich sichert. Doch wie verschieden wurde diese Zeit genützt? Und wie tief unten sind die meisten Menschen geblieben, weil sie nicht das Erdenleben recht nützten, weil sie keinerlei geistige Vollendung anstrebten. Doch auch nun ist ihnen noch eine kurze Frist geschenkt, die sie bei rechter Nützung ihres Willens noch einen Reifegrad erlangen lassen kann. Und die Menschen achten dieser letzten Gnadenzeit nicht. Sie tun nichts, um sich aufwärts zu entwickeln. Sie leben noch auf der Erde, doch im geistigen Tode. Und die endlos lange Zeit ihres Erdenganges im Muss-Zustand war vergeblich. Der Mensch strebt wieder das an, was er längst schon überwunden hatte, die harte Materie. Und diese wird darum sein Schicksal werden, sein Los in der Zeit, die nach dieser Zeit kommen wird. Die Menschen wissen nicht um den langen Weg zuvor, den ihre Seelen schon zurückgelegt haben, aber sie nehmen auch nicht das Wissen darum an, so es ihnen dargeboten wird. Sie glauben es nicht, wenn sie aufmerksam gemacht werden von Wissenden, weil ihre geistige Blindheit sie daran hindert und ihnen anders kein Licht gegeben werden kann als in Form von Reden, die ihnen in meinem Auftrag gehalten werden von meinen Knechten auf Erden. Sie glauben es deshalb nicht, weil sie die Wahrheit nicht vertragen können, weil sie mit dem Annehmen der Wahrheit alles andere hingeben müssen, von dem sie sich aber nicht trennen zu können glauben. Und will ich ihnen eine Hilfestellung bieten, so muss ich selbst ihnen nehmen, was sie nicht aufgeben wollen, um die Unbeständigkeit, die Vergänglichkeit und Hinfälligkeit, alles dessen ihnen klarzumachen, was ihr Sinnen und Trachten ausfüllt. Ich muss ihnen einen großen Schmerz bereiten. Ich muss ihnen eine Wunde schlagen, die sie bedenklich macht, auf dass sie dem näher treten, der ihnen bisher fernstand, auf dass sie die kurze Zeitspanne ausnutzen, um ihre kranken Seelen zu heilen, wenn der Körper ohnmächtig ist, Widerstand zu leisten oder Körper und Seele dem zu übergeben, der alles heilen und dem Leben wiedergeben kann. Es bleibt euch Menschen nicht mehr viel Zeit bis zum Ende, und offensichtlich werde ich noch eingreifen in die Schicksale der Menschen, um sie zu retten für die Ewigkeit. Denn was auf Erden ist, das wird vergehen. Was aber die Seele sich noch erwirbt an geistigen Schätzen, das bleibt bestehen und wird sie dereinst beglücken nach ihrem leiblichen Tode. Amen.